Deutschlandfunk. Das Feature. When you are born in Israel, the blessing is when he will grow up, there won't be any army. Wenn in Israel ein Kind zur Welt kommt, heißt es immer, wenn du groß bist, wird es keine Armee mehr geben. That's the usual blessing, but after your parents finishing to say that sentence, the day after you're born, they start to train into the army. Das ist so der übliche Segensspruch. Aber kaum ist er ausgesprochen, fangen die Eltern auch schon an, dich auf die Armee vorzubereiten. Started to explain to you why we are here and everything. And in 18, the thing you want the most is to go to the army. Sie erklären dir, warum wir hier sind und so weiter. Und mit 18 willst du dann nichts lieber als zur Armee. The thing I wanted the most when I was 18 was to be in the special forces, was to do everything that I could. Als ich 18 wurde, war mein größter Wunsch, bei den Spezialkräften zu sein und alles dort mitzumachen. That's what I mean. Why did you go? Or that I want to be a sniper, you know? Genau das meinte ich. Wie kam es zu dem Wunsch, Scharfschütze zu werden? Special forces. That's because this was like, it's very honorable in Israel. It brings honor to me and my family. Everybody would be so proud. Es ist etwas Ehrenwertes. Es bringt mir Ehre und auch meiner Familie. Jeder ist stolz auf dich. Mit den Augen eines Scharfschützen. Die Geschichte des ehemaligen israelischen Elitesoldaten Nadav Weimann. Ein Feature von Helinde Kölbel und Heike Tauch. Und deshalb, das ist nochmal dasselbe. Und deshalb habe ich das auch wieder verworfen, während ich das schön finde. Und dann habe ich natürlich etwas gemacht, was für mich immer wichtig ist, dass ich wirklich an Gesicht nahe hingehe und dass man nochmal die Intensität von dem so einem Gesicht sieht. Und hier habe ich also alles rundherum weggelassen, auch seinen Kopf abgeschnitten über den Augenbrauen, sodass man wirklich sein Gesicht sieht und auch seine Augen nochmal oder sieht und in seine Augen sieht. Gerade jemand in die Augen sehen, das halte ich bei mir in meinen Bildern immer wichtig, in die Augen zu sehen, weil die Augen eben so viel erzählen. Und deshalb schaue ich immer auch, dass mindestens in einem Auge Licht ist, dass das Gesicht etwas erzählen kann. Und das ist jetzt ein Hochformat. Im September 2012 lernt die Fotografin Helinde Kölbel den damals 25-jährigen Nadav Weimann aus Tel Aviv auf einer Ausstellung kennen. Zu diesem Zeitpunkt hat Weimann bereits seinen 3-jährigen Militärdienst als Scharfschütze beendet und begonnen, sich bei Breaking the Silence zu engagieren. And really, until I joined Breaking the Silence a year ago, I didn't talk about my army service and about what we did. Actually, the first time I think I'm talking really and saying it out loud, it's now with you. Bevor ich vor einem Jahr zu Breaking the Silence kam, habe ich nie über meinen Militärdienst gesprochen, darüber, was wir getan haben. Und ganz ehrlich, hier, jetzt mit Ihnen, spreche ich zum ersten Mal öffentlich darüber. Er war ganz ruhig. Und es war ganz klar, dass er seine Sache, nicht nur seine einzelne, sondern die Sache der Gruppe präsentiert. Es war ja auch diese Ausstellung, es waren Bilder da, es waren noch ein paar andere von seinen Kollegen da. Das heißt also, es war klar, was sie tun, weil sie ja in dieser Gruppe schon lange organisiert waren. Die Organisation Breaking the Silence, das Schweigen brechen, wurde 2004 gegründet. Dort können sowohl aktive als auch ehemalige Soldaten der israelischen Armee, der Israel Defense Force, kurz IDF, anonym ihre Erfahrungen von Einsätzen in den besetzten Gebieten schildern. Über 1000 Soldatinnen und Soldaten haben bislang ihre Erlebnisse zu Protokoll gegeben. Um ihre Anonymität zu schützen, werden die Gespräche, die per Video aufgezeichnet werden, zum Teil technisch verfremdet. Auch Nadav Weimann hat dort Zeugnis abgelegt, von seiner Zeit bei der Eliteeinheit Reconnaissance Unit of the Nahal Brigade. Everybody in Israel asks you, oh, you are the special forces, oh, you are a sniper, so how many terrorists you killed? In Israel fragt dich jeder, du warst Scharfschütze. Wie viele Terroristen hast du getötet? Die interessieren sich nur für die Zahl. They don't care how did you feel, what did you do, because everybody's supposed to feel good with that. Wie du dich dabei gefühlt hast, was genau du getan hast, ist ihnen egal. Es wird vorausgesetzt, dass das alle gut finden. And here in the exhibition, everybody is asking me, how it felt like to be an occupied soldier. Und hier in der Ausstellung werde ich gefragt, wie hat es sich angefühlt, ein Besatzungssoldat zu sein? Wie war es im Westjordanland? Nobody really asks me about the people I killed because they don't really care, because it doesn't really matter. But now, Niemand fragt nach den Menschen, die ich umgebracht habe, weil es niemanden interessiert, weil es nicht wirklich wichtig ist. Und man sah, dass seine Augen etwas wässrig wurden. Es war für ihn eine Wohltat, darüber sprechen zu können und dass jemand ihn fragt, wie war es, wie ging es dir selber? Und nicht nur how many. Es ist wieder zu hoch, es müsste in der Mitte von den Beinen sein. Dass man einfach weiß, es gehört an die Beine. Herr Linde Kölbel und ich treffen uns im November 2016 im Berliner Liebermann-Haus, wo sie ihre neue Ausstellung Faces of Jerusalem vorbereitet. Wie in vielen ihrer früheren Arbeiten geht es der Fotografin auch hier vor allem um die Menschen, die nach einschneidenden Erfahrungen in ihrem Leben neue Entscheidungen für sich getroffen haben. Wie geht so eine Verwandlung vor sich? Wie wird jemand vom Saulus zum Paulus? Was passiert da? Was verändert sich da? Und auch vor allem, aus welchen Gründen verändert sich jemand? Was muss da alles zusammentreffen, damit das so ein Prozess ist? Es ist ja nicht nur von heute auf morgen schlagartig wieder, sozusagen plötzlich passiert etwas und dann ist jemand ein anderer Mensch. Es sind ja Prozesse, Entwicklungsprozesse im Denken. Und da müssen etliche Dinge passieren, damit eben so dann dieser Prozess vorangeht und dann irgendwann mal so eine Klarheit entsteht und eine Veränderung entsteht. Es war ein nächtlicher Einsatz noch während Nadavs Ausbildung, der sich tief in seine Seele eingebrannt hat. Einheiten der israelischen Armee führen im Flüchtlingslager von Jenin im Westjordanland eine Operation durch. Das Team um Nadav erhält den Befehl, ihnen Deckung zu geben. Wir saßen auf diesem Hügel und beobachteten unsere Operation, als plötzlich auf einem dieser Dächer jemand erschien, sich setzte und zu funken oder zu telefonieren begann. Keinem Palästinenser sei es während einer israelischen Militäroperation erlaubt, den Kopf aus dem Fenster zu strecken oder gar ein Hausdach zu betreten. Jeder wisse das, erklärt Nadav. Wer sich dennoch zeige, werde als Terrorist betrachtet und erschossen. I was the lookout, I was a scouter and I saw him with my thermal camera. Ich war der Späher und entdeckte ihn mit meiner Wärmebildkamera. So okay, we saw a man, he's a lookout and then he said, "Okay, you are okay to shoot." Per Funk teilten wir das unserem Offizier mit. Wir sehen einen Mann, einen Kundschafter. Die Antwort: "Okay, er schießt ihn." And between the moment he gave us the command to shoot until that man was dead, zwischen dem Befehl und dem Tod dieses Mannes lagen nur ein paar Sekunden. Ich teile meinem Scharfschützen die Entfernung mit, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, sage, stellt alles entsprechend ein. Das ist sehr technisch. Dann gebe ich den Befehl. And for me, I was with the camera, with the thermal camera, with a huge lens, and I could see this guy standing on his roof. Ich mit meiner Wärmebildkamera und dem riesigen Objektiv. It was so weird because ich sah, wie dieser Mann auf seinem Dach stand, mit dem Telefon oder was auch immer. Und das war so seltsam, weil ich dachte, oh my God, das sind seine letzten Sekunden. I'm watching his last seconds. He doesn't know. Er weiß es nicht, aber ich. And I know. Als sie zur Basis zurückkommen, ist der Neid der Kameraden groß. Denn Nadav und sein Team haben bereits jetzt, noch während der Ausbildung, einen Terroristen töten können. Me and my team were in shock. We were totally shocked. Aber ich und mein Team, wir waren geschockt. Denn in der Ausbildung erzählen sie dir, das Beste, was du in der Spezialeinheit tun kannst, ist Terroristen zu töten. Dafür bist du da. But it was a weird feeling to take some person's life. Especially when I knew he wasn't armed. He was an unarmed man. Aber es fühlte sich furchtbar an. Besonders, weil ich wusste, dass er nicht bewaffnet war. Und jetzt ist er tot. So I called my older brother. He was a soldier in the special forces as well. Als wir also zurückkamen, musste ich dringend mit jemandem reden. Ich rief meinen älteren Bruder an, der auch bei den Spezialkräften war, und fragte ihn, was soll ich tun? Wie kann ich damit umgehen, dass da ein Mann auf einem Dach stand und eine Sekunde später nicht mehr? And he told me, you can't. There isn't anything to do. But remember, he was a terrorist and you were supposed to do that. And yeah, all that kind of explanation. But the bottom line was, Nadav, deal with it. You have nothing to do. Er meinte nur, da kannst du gar nichts machen. Denk immer daran, er war ein Terrorist. Und du musstest es tun. Der Tenor also war, komm damit klar. Mehr kannst du nicht tun. And that's that. And after that, at the weekend, we go back home. I meet my friends and family, and I don't want to tell anyone about that because I was embarrassed. We killed an unarmed man. Und so bin ich eben nach Hause gegangen, habe mich mit Freunden und Familie getroffen. Aber davon erzählen, das wollte ich nicht. Ich schämte mich. Wir hatten einen unbewaffneten Mann getötet. Also er ist nicht sehr groß. Er ist nicht sehr groß. Er ist schlank. Also eher ein kleiner Mann sogar. Aber er ist überhaupt nicht martialisch. Er ist sehr, wie gesagt, feingliedrig, eher scheu ist nicht das richtige Wort, aber zurückhaltend, also nicht offensiv in seinem Verhalten. Aber sicher. Sicher, er ist kein ängstlicher Mensch, also absolut nicht, sondern sehr souverän in sich. Und sehr, ja, auch selbstbewusst auch. Ich glaube, man braucht auch ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein, wenn man sich so offenkundig darstellt und also so offen in dieser Organisation eben arbeitet und ein Sprecher davon ist sogar. Da muss man Selbstbewusstsein haben, sonst kann man das nicht machen. Und auch überzeugt sein, dass das richtig ist, was ich jetzt tue. The rules of engagement that you have in the West Bank and the Gaza Strip are different between Israelis and Palestinians. Die Einsatzregeln für das Westjordanland und Gaza unterscheiden zwischen dem Umgang mit Israelis und Palästinensern. Sehe ich als Soldat einen Palästinenser, prüfe ich drei Dinge: Mittel, Intention und Fähigkeit. Als Mittel gelten ein Messer, ein großer Stein oder ein Molotow-Cocktail. And intention, if it comes closer to soldiers or to let's say defense of settlement. Intention bedeutet, er nähert sich Soldaten oder der Abzäunung einer jüdischen Siedlung. And the capacity to do it, it means he's not like holding a knife 400 meters from me, he's holding. Und Fähigkeit heißt, er hält ein Messer nicht 400 Meter von mir entfernt, sondern direkt neben mir. Wenn diese drei Dinge zusammenkommen, darf ich ihn erschießen. But if there is a settler in the West Bank, steht aber ein jüdischer Siedler vor mir und zielt sogar mit seiner Waffe auf mich, gelten andere Regeln. As a soldier, the rules of engagement are like this. You have to hide behind a wall or a rock. Ich muss in Deckung gehen und warten, bis er keine Munition mehr hat oder eine Ladehemmung. Dann soll ich ihn überwältigen. Darf ihn dabei aber nicht töten. So if I see a Palestinian man with a gun, I have to shoot to kill. But if I see a settler that even tried to kill me, I'm not allowed to shoot. Sehe ich also einen bewaffneten Palästinenser, habe ich ihn zu erschießen. Sehe ich einen bewaffneten Siedler, noch dazu einen, der auf mich zielt, gilt das Gegenteil. So they teach you the rules of engagement. Solche Einsatzregeln bringen sie dir in der israelischen Armee bei. Is that there are two kinds of es gibt zwei Arten von Menschen. One you can shoot. Die einen darf man erschießen, die anderen niemals. Und das erzeugt dieses Schwarz-Weiß-Denken. Alle Palästinenser sind schlecht. Alle Siedler, alle Israelis sind gut. Das führt dazu, dass unsere Soldaten Palästinensern von Zeit zu Zeit wirklich schreckliche Dinge antun. Sie wie Terroristen behandeln. The most basic mission of every IDF soldier in the West Bank, it's called showing your presence. Die wichtigste Aufgabe für jeden israelischen Soldaten im Westjordanland lautet, Präsenz zeigen und Präsenz spüren lassen. We are controlling everything. Die Palästinenser sollen wissen, wir sind hier. Wir sind Soldaten. Wir kontrollieren alles. Deshalb müssen wir stark sein. Aggressiv. Überall, wo wir auftreten. Und wenn sie dir das immer eintrichtern, glaubst du irgendwann wirklich, dass wir Israelis über den Palästinensern stehen? '87 war ich dort, vielleicht auch sogar 86, aber 87 auf alle Fälle, weil ich an meinem großen Projekt jüdische Porträts gearbeitet habe. Ich habe ein Projekt gemacht, wo ich die jüdischen Persönlichkeiten, die rechtzeitig natürlich noch Deutschland oder die deutschsprachigen Länder verlassen konnten, als Hitler an die Macht kam und somit entkommen sind, die habe ich auf der ganzen Welt besucht, habe sie porträtiert und habe Gespräche gemacht mit ihnen. Und wie ich dort war, es war, glaube ich, Dezember, das Sternmagazin wusste, dass ich in Israel bin und haben mich angerufen, ich möchte doch dort fotografieren, weil die Intifada ausgebrochen ist. Und dann habe ich die Intifada fotografiert. Also habe ich diesen Aufstand wirklich miterlebt und ich war in den besetzten Gebieten, ich war in den Camps, ich war auf Grab von irgendwelchen Palästinenser, die gerade erschossen wurden, selber rennen musste, wenn Tränengas eingesetzt wurde. Und mich hat das sehr mitgenommen, muss ich sagen. Ich habe einen Jungen fotografiert, der bitterlich geweint hatte, wie er dann von dem Grab seines Vaters stand. Ich habe es fotografiert, aber ich konnte hinterher gar nicht reden. So hat mich das ja mitgenommen. Und ich habe auch festgestellt hinterher, ich habe so Kollegen, waren in dem gleichen Hotel, die haben das sowas von cool genommen, die kamen gerade von einem anderen Krisengebiet und haben überlegt, wie sie das jetzt machen. Und ich habe festgestellt, das ist nicht meins. Entweder muss ich mich verändern, dass mich das nicht mehr betrifft, dass ich nicht mehr Magenschmerzen habe, wenn ich das alles sehe, was passiert, oder ich muss es lassen. Und ich habe das gelassen, ich habe nie mehr etwas mit Krieg fotografiert. Das ist nicht das, was ich fotografieren wollte. We did an operation inside Nablus. Wir hatten einen Einsatz in Nablus. We went into there's a huge mall. Es gibt dort eine riesige Mall. Ich glaube, die Armee hatte keine Genehmigung erteilt, Geschäfte einzurichten. Das Gebäude war also fertig, stand aber komplett leer. So we went in one night into that mall. And we hid inside that mall and we were dressed like Palestinian policemen. Als palästinensische Polizisten verkleidet, schlichen wir uns eines Nachts in das Gebäude und versteckten uns. There was a butcher shop. Gegenüber der Mall war ein Fleischerladen. And there was one of the. Wir wussten, dass einer der Anführer des islamischen Dschihad dorthin kommen würde. Viele bewaffnete Männer patrouillierten auf der Straße. Und wir, verkleidet als palästinensische Polizisten, lehnten uns gegen ein Fenstersims. Die Waffen mit Schalldämpfern versehen. Nablus, ca. 50 Kilometer nördlich von Jerusalem, ist eine Stadt im Westjordanland. Eine Stadt in den palästinensischen Autonomiegebieten. He came into the butcher shop. He stood behind the counter. Er kam in den Fleischerladen, stand an der Kasse. Es war mitten am Tag. Ich sah ihn ohne Wärmebildkamera, ohne Objektiv. And we shot him and killed him. Und wir erschossen ihn. And because the guns were silent and everything, there was a huge riot in. Wegen unserer Schalldämpfer wusste niemand, woher die Schüsse kamen. Es gab einen unglaublichen Tumult. Das war 2007, die Zeit, als sich Hamas und Fatah in Gaza bekämpften und im Westjordanland sowieso alles drunter und drüber ging. Es kam also sofort zum Streit zwischen Anhängern der beiden Parteien. Und wir saßen da und schauten zu, wie sich alle bekriegten. And we were like sitting over there and watching everybody's fighting. We were dressed as Palestinian policemen. Verkleidet als palästinensische Polizisten. We didn't really saw the body, but den Toten sahen wir nicht. Saw what happened. Aber es war wirklich das einzige Mal, dass wir beobachten konnten, was nach unserem Schuss los war. And it was crazy. Ich habe ganz bewusst oft die Frage nach der Moral gestellt. Und zwar einfach deshalb, wir haben Gesetze, was eigentlich im Krieg sein darf oder nicht. Und trotzdem passieren immer wieder Gräuel. In jedem Krieg sind Gräuel passiert. Und das ist die Frage, ist es erlaubt? Und wie weit geht jemand, wenn er nicht kontrolliert wird? Das heißt also, welche Maßstäbe hat er für sich selbst? We have a saying in Hebrew to describe that. It's called Ruach HaMefaked. Ruach HaMefaked, it's like the atmosphere of the commander, the spirit of the commander. Im Hebräischen gibt es die Redewendung Ruach HaMefaked. When I was in that unit, da geht es um die Stimmung, um den Geist in der Kommandantschaft. One of them was a settler. Einer meiner Kommandeure war ein Siedler. Ideological, and he was right-wing, and he was brutal. Wow. Ideologisch, rechtslastig und brutal. Er brauchte nicht zu sagen, dieses oder jenes ist erlaubt. Er hat das durch sein Verhalten klar gemacht. Denn er hat Dinge getan, die verboten waren. Wenn der Kommandeur einer Einheit etwas tut, darf es jeder andere auch. One night he drove with his jeep in a village and they threw stones at him, so he opened the door and fired live ammunition. Eines Nachts fuhr er mit seinem Jeep in ein Dorf. Kinder warfen dort Steine nach ihm. At the kids that threw stones at him, and that's not allowed. Darauf öffnete er die Tür und feuerte mit scharfer Munition auf sie. Das ist verboten. Aber er machte es trotzdem. Und nicht nur das. Auch wie er zu uns sprach, wie er die Bibel zitierte. Er sagte, dieses Land gehört uns. Einmal waren wir in der Nähe von Nablus unterwegs. Er befahl uns anzuhalten, sagte, wir machen jetzt eine Übung. Die ganze Einheit. Wir liefen ein paar Kilometer und bestiegen dann den höchsten Berg im Westjordanland, von dem aus wir Nablus überblicken konnten. Oben auf dem Berg erwartete uns der Oberrabbiner der Armee. Unser Kommandeur hatte ihn dorthin gebeten. Die beiden standen also dort zusammen und sagten, das ist Nablus, die Stadt unserer Väter. Und so Gott will, eines Tages werden wir sie einnehmen. Das war unglaublich, denn unser Befehl war ganz eindeutig. Wir sollten die Siedler innerhalb des Westjordanlandes verteidigen. Es ging nicht um Eroberung. Wir sahen uns an und sagten, darum geht's also, nicht nur um die üblichen Verhaftungen. Wenn wir jemanden verhaften, müssen wir aggressiver auftreten. Denn eines Tages sollen wir die Stadt erobern. Sie müssen uns fürchten. So that's Ruach HaMefaked. Das also meint Ruach HaMefaked. That's the spirit of the commander, something like that. Und ich denke, dass es eben natürlich auch in Israel wichtig ist, dass es Menschen gibt, die über diese Dinge laut sprechen. Die Tendenz ist ja eher nach rechts gehend, also in Israel, und die Verschärfung des Zwiespalts zwischen Palästinenser und Israelis wird immer größer, habe ich den Eindruck. Und dass er dann einfach dasteht und die Dinge benennt. Nachdem Nadav Weimann 2008 seinen Militärdienst beendet hatte, versuchte er mehrere Jahre, seine Erlebnisse als Scharfschütze zu vergessen, seine Einsätze in den besetzten Gebieten zu verdrängen. Er bereiste die Welt, wurde ein passionierter Segler. Nach und nach gelang es ihm, seine Erfahrungen in der Armee aus einer neuen, anderen Perspektive zu sehen und seine Entscheidungen und Überzeugungen zu hinterfragen. We only have one time that we missed. That we shot and missed a person. That was in the Gaza Strip in 2014. Yeah, it was 2008 in Gaza, just before the war in Gaza. Nur ein einziges Mal verfehlten wir unser Ziel und trafen die Person nicht. Das war 2008 im Gazastreifen, kurz vor dem Gazakrieg. They brought us because we were a sniping team and we were very good. Sie holten uns, denn wir waren ein sehr gutes Scharfschützenteam. They guarded us and walked us into the Gaza Strip. Ein ganzes Regiment brachte uns in den Gazastreifen. Sie waren nur zu unserem Schutz da. It was a huge operation. Nur damit ich und mein Team in einem bestimmten Haus sitzen konnten. Ein riesiger Aufwand. We saw these two guys with an RPG. They're about to fire a missile, an RPG missile on a tank. Und dann sahen wir diese zwei Typen, die dabei waren, eine Panzerfaust auf einen unserer Panzer abzufeuern. And they were very far away and they were strong wind. Sie waren sehr weit weg von uns. Es wehte ein starker Wind, also keine einfachen Bedingungen. Ich sah, wie meine Kameraden auf sie schossen, aber nicht trafen. These two Palestinians escaped. Und die beiden Palästinenser konnten fliehen. And it was crazy. We got back to the base. Als wir zur Basis zurückkamen, waren wir die Katastrophe. Plötzlich waren wir keine guten Scharfschützen mehr, kriegten keine Medaille. Plötzlich war alles falsch. Aber auch wir waren verärgert. Nicht wegen der zwei Terroristen, die jetzt frei in Gaza herumliefen, sondern weil wir unseren Job nicht gut gemacht hatten. Wir hatten unser Ziel verfehlt. Wir dachten nicht, mal töten wir einen Terroristen, mal nicht. Wir dachten, wir haben unseren Befehl nicht ausgeführt. Zielen und treffen. Man denkt nicht an die Person auf der anderen Seite, die unsere Kugel abkriegt und stirbt. Du denkst, ich habe meinen Job nicht gut gemacht. Als wir also zur Basis zurückkamen, waren wir traurig, fragten uns, wie das hatte passieren können und dass wir wieder trainieren müssen. Und ich sprach mit meinem Team, sagte, sowas passiert. Das ist nicht das Ende der Welt. Da sind einfach zwei Palästinenser im Gazastreifen, die noch leben. Halb so schlimm. Aber mein Team war immer noch sehr wütend. Nadav, wie kannst du sowas sagen? Nadav, how can you say that? It's not good, man. Beim ersten Gespräch auch hatte ich ihm eben diese Anonymität zugesichert, weil er zum ersten Mal in dieser Weise über seine Verwandlung gesprochen hat und über seine Erfahrung gesprochen hat. Also wenn sie die Führung gemacht haben bei Breaking Silent, da war es eine offizielle Führung. Und weil es bei ihm doch eine ganz andere Dimension noch hatte, hatte ich ihm eben diese Anonymität zugesichert und somit war ganz klar, dass ich ihn auch nicht fotografieren kann, wenn er anonym ist. Und jetzt ist es eben so, dass er auch einer der Sprecher ist dieser Gruppe und sozusagen seine Rolle in der Öffentlichkeit gefunden hat. Und er meinte eben jetzt auch, naja, jetzt waren wir auch in Australien, wir waren in anderen Ländern, jetzt steht er dazu auch öffentlich. Und jetzt kann ich ihn fotografieren. We talked 3 years ago. Yes. And during those 3 years, I continued working in Breaking the Silence. Seit wir vor 3 Jahren zum ersten Mal miteinander sprachen, habe ich weiter für Breaking the Silence gearbeitet und gegen die israelische Okkupation im Westjordanland gekämpft. Talking with people in Israel and talking with people from abroad, telling them about what. Es gab viel politische Arbeit für mich. Ich berichtete im In- und Ausland von meinen Erfahrungen in der Armee, erzählte von meinen Einsätzen und den Dingen, die ich dabei tat. Ja, ich habe Nadav eben in Jerusalem fotografiert und wir haben uns im YMCA getroffen. Also es ist ein Hotel mit einem sehr schönen Garten herum und mit so Arkaden. Und ich habe ihn in den Arkaden fotografiert Und das ist zum Beispiel ein Bild, wo man hinten den Eingang oder den Ausgang von den Arkaden sieht. Und was ich nicht so gut finde, weil es den Blick von ihm ablenkt. Hier, also zum Beispiel, ist hier plötzlich so eine helle Stelle, die da ins Leere geht. Und man guckt dahin statt auf sein Gesicht. Das habe ich also ausgeschieden. Und hier, das finde ich besser, da steht er auch in den Arkaden. Eigentlich nur, ich habe mich nur sozusagen ein paar Zentimeter, vielleicht 10 Zentimeter verrutscht. Und der Gang hinten ist weg. Und ich habe ein bisschen näher geschnitten. Und es ist ganz klar der Fokus auf seinem Gesicht. Und es irritiert nichts mehr, was irgendwie seitlich, also sozusagen plötzlich hervorstechend ist. Hier, ist, man sieht noch die Fenster, es ist alles sehr dezent. Und das Hauptmerkmal ist eben sein Gesicht. Mittlerweile ist Nadav Weimann Direktor der Bildungsabteilung von Breaking the Silence. Trifft er auf der Straße zufällig ehemalige Soldaten von seiner Einheit, wird er von ihnen beschimpft. Er sei ein Lügner, ein Verräter. Nur mit seinen engsten Kameraden, mit denen er die Ausbildung absolvierte und zusammen im Einsatz war, nur mit denen sei er noch befreundet. Mit ihnen gehe er ab und zu ein Bier trinken. Und auch wenn sie politisch nicht seiner Meinung seien, sagt Nadav, akzeptierten sie seine Arbeit, denn sie wüssten, dass er nicht lüge. In the beginning I was, you know, acting only on the emotion that something is wrong. Something. Am Anfang handelte ich aus dem bloßen Gefühl heraus, dass etwas falsch läuft, dass ich etwas Schlechtes getan habe, und ich wollte, dass alle davon erfahren. I did something wrong. We did something not okay. It was to occupy another people, the Palestinian people. Wenn ich heute zurückblicke, verstehe ich, was falsch war. Ein anderes Volk, die Palästinenser mit Gewalt zu unterdrücken, ist nicht in Ordnung. Aber ich verstehe die Logik dahinter. Ich verstehe, warum wir unsere Kinder dazu erziehen, zur Armee zu gehen und unser Land zu beschützen. Ich bin nicht wütend auf mich oder unsere Gesellschaft. Ich verstehe, warum Menschen in unserem Land denken, dass es nötig ist, das Westjordanland zu besetzen und die Palästinenser zu unterdrücken. Ich weiß aber auch, warum ich den Leuten sagen muss, wir brechen in Häuser ein. Wir verhaften Menschen mitten in der Nacht. Wir schießen auf Menschen aus 500 Metern Entfernung. Die Leute müssen das wissen, damit sie sich eine Meinung bilden und dagegen Stellung beziehen. Irgendwann, erzählt Nadav Weimann am Telefon, suchte er auch das Gespräch mit seiner Familie. Vor allem mit seinem Vater, einem ehemaligen hochrangigen Offizier des Yom Kippur-Krieges und des Ersten Libanon-Krieges. Sowie mit seinen Brüdern, damals noch aktive Soldaten in Eliteeinheiten, der älteste sogar als hochrangiger Offizier in Israels wichtigster Spezialeinheit. Hallo? Hallo? Obgleich die Verbindung mit Nadav immer wieder zusammenbricht, wird doch verständlich, wie schwierig es für ihn war, diese Gespräche zu führen. Denn, wie für die meisten Israelis, war er auch für die eigene Familie zum Verräter geworden. Sie seien eben der offiziellen Propaganda aufgesessen, meint Nadav, und glaubten, dass Breaking the Silence den Staat Israel ablehne und sich mit seinen Feinden verbünde. Viel Zeit und guten Willen habe es gebraucht, um einander besser zu verstehen. When did you start to think, maybe I'm not on the right track? Wann fingen Sie an, sich zu fragen, ob das, was Sie tun, richtig ist? I think it was like a. Es war, glaube ich, beim zweiten oder dritten Einsatz nach meiner Ausbildung. It was in Jenin, and we did a straw widow operation. You know, bei einem sogenannten Strohwitwen-Einsatz. Da bricht man in das Haus einer palästinensischen Familie ein, sperrt alle Familienmitglieder in einen Raum und nutzt eines der Fenster als Scharfschützenposten. Die arabische Familie müsse dabei völlig unschuldig und unverdächtig sein. Das werde vorher vom Geheimdienst genau geprüft. If somebody in that family is linked to terror, so they say, no, you can't go in, because maybe it will be dangerous firefight. Wenn irgendein Familienmitglied Verbindungen zum Terrorismus hat, sagen sie, geht da nicht rein. Es könnte gefährlich werden. Sind aber alle unschuldig, sagen sie. Because they won't do any problems. Denn dann wird die Familie keine Probleme machen. So you have to be innocent, so you get inside your house. Du musst also unschuldig sein, damit wir bei dir eindringen. Meistens wird die Familie ins Bad eingesperrt. Denn dort gibt es keine Fenster und sie können keinen Alarm schlagen. And we take all their cell phones. And one of my teammates would need to sit the entire night pointing his gun at them, so they won't move. And now the house is ours and we can put our snipers in which window that we choose. Wir nehmen ihnen die Handys ab. Einer von uns sitzt die ganze Nacht über bei ihnen mit dem Gewehr im Anschlag. Jetzt gehört das Haus uns und wir bringen uns in Stellung. So we did that and when we got into the house, we were so good that when we broke the door and everything, the family was still sleeping. Das also machten wir. Und wir machten es so gut, dass die Familie nicht einmal aufwachte, als wir in das Haus eindrangen. Ich musste also eines der Kinder in seinem Bett aufwecken. Mit angelegtem Gewehr, Tarnfarbe im Gesicht, die ganze Nummer. And when I did that, and this frightened boy woke up and seeing me standing with a gun above him and taking out of his bed. Als der Junge mich dann völlig verängstigt anstarrte, als ich so über ihm stand, die Waffe auf ihn gerichtet und ihn aus dem Bett holte, dachte ich, something here is wrong. Hier stimmt was nicht. Das gab es schon mal in der Geschichte meines Volkes. In my people's history. And now I'm on the wrong side. Nur diesmal bin ich auf der falschen Seite. Nadav Weimann versuchte vergebens, diesen Einsatz zu vergessen. Als er wieder in Nablus eingesetzt wurde, kam die Erinnerung an jene Nacht hoch und ließ ihn nicht mehr los. And then every operation we did, I said a comment about to my officer, maybe we're not supposed to do that, maybe we're not supposed to do that. Von da an kommentierte ich jeden Einsatz, sagte zu meinem Offizier, vielleicht sollten wir das nicht tun. Wir sollten das nicht tun. Langsam und stetig bin ich mir dann sicherer geworden in dem, was ich dachte und fühlte. Fully understand what you're doing and fully think, you know, independently thinking, not like the army teaches you how to think. Takes a long time. It really takes a long time. Aber bis du wirklich verstehst, was du da tust, bis du wirklich unabhängig denken lernst, also anders, als sie es dir bei der Armee beibringen, das dauert wirklich lange. ...2016 ist Nadav Weimann Vater geworden. 2016 ist auch das Jahr, in dem er auf offener Straße zusammengeschlagen wurde. Das Jahr, in dem man seine Daten auf Facebook postete und in dem ihn nachts Drohanrufe erreichten. Man werde seine Frau und sein Baby umbringen, man werde sein Haus anzünden. Konkrete Anschläge, sagt Nadav, habe es bisher allerdings nicht gegeben. Nur auf die Büros der Organisation. Für ihn sind die Drohungen und Anschläge ein Indiz für die zunehmende allgemeine Verrohung der Gesellschaft. Do you think because all the young Israelis now are in the army? Alle jungen Israelis gehen heute zur Armee. Sie sehen brutale Dinge, sie tun brutale Dinge. Was meinen Sie, zerstört das die israelische Gesellschaft? Does it destroy their society in Israel? Yes. Ja. Totally yes, because auf jeden Fall. I work in Israel, I work as a school teacher. Ich arbeite in Israel als Lehrer für Geschichte und hebräische Literatur und unterrichte Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Ich kann sehen, wie die besetzten Gebiete und die Armee und alles, was damit zusammenhängt, die Gesellschaft sehr, sehr gewalttätig macht. Sehr intolerant, sehr rassistisch. Because when they teach you from a young age that Arabs are terrorists, Arabs are dangerous, Palestinians are our biggest enemy. Denn wenn sie dir schon in der Kindheit beibringen, dass Araber Terroristen und Palästinenser unsere größten Feinde sind und dass uns alle Araber töten wollen, dann wird jeder Jugendliche, noch bevor er zur Armee geht, zum Rassisten. Jeder ist also Rassist und glaubt, dass er besser ist als sie. So everybody is racist. Because you think, okay, so I'm better than them, because we're a Western country and they're from the Arab world. Denn wir sind ein westliches Land und sie gehören zur arabischen Welt. Alle Ägypter, Jordanier, Syrer, Libanesen, Palästinenser sind Araber. Und wir sind Europäer. We're better. Wir sind besser. Of course, we're better. Natürlich. Do you regret something what you have done when you were in the army? Ob er etwas bereue? Now, when I think about, you know, entering into houses, staying families at night in the middle of the night, and waking up the little children. Yeah. Oh. Yeah. It's an exercise. You see, yeah. You hear it? In Jerusalem, wo dieses Interview stattfindet, heulen bei dieser Frage die Sirenen auf. Eine Übung, erklärt Nadav. Zweimal im Jahr fände sie statt. Die Bevölkerung solle in Alarmbereitschaft gesetzt werden. Aber man habe sich längst daran gewöhnt. Was ich wirklich bereue, ist, dass ich in Häuser eingebrochen bin. Aber als ich es tat, war ich mir sicher, dass ich damit der Sicherheit von Israel diene. Ich dachte nicht an die Familien und dass ich in ihre Privatsphäre eingedrungen bin. Heute bereue ich das. Aber das ist eigentlich unwichtig. In Ihrem persönlichen und moralischen Verhalten, hat der Militärdienst Sie verändert? Ja, natürlich. Ich wurde zu einem sehr, sehr toleranten, sehr offenen Menschen. Denn 3 Jahre lang habe ich viele Menschen gehasst. 3 Jahre lang musste ich von früh bis spät ständig nach Gelegenheiten suchen, Menschen umzubringen. Nun sage ich mir jeden Tag, alle Menschen sind gleich. All the human beings are equal and we are all okay. And if I see somebody that is different from me, und wenn jemand anders ist als ich, heißt das nicht, dass er mein Feind ist oder dass ich ihn hassen muss, auch wenn es die Politiker sagen oder die Zeitungen schreiben. Ich muss es selbst herausfinden, warum ich mit jemandem nicht klarkomme. Different culture or different languages or different und ich versuche, gegenüber anderen Kulturen, Sprachen, Traditionen so tolerant wie möglich zu sein. Eben weil ich so verblendet und unversöhnlich war. 3 lange Jahre. Mit den Augen eines Scharfschützen. Die Geschichte des ehemaligen israelischen Elitesoldaten Nadav Weimann. Ein Feature von Herlinde Kölbel und Heike Tauch. Es sprachen Sigrid Burgholder und Martin Bross. Ton und Technik Ernst Hartmann und Angelika Bruchhaus. Regie Heike Tauch. I was a part of it. I did it. Ich war Teil des Ganzen. Ich habe mitgemacht. More than other people in the world, I know how much bad it is because I did it. Jetzt muss ich dagegen kämpfen, denn mehr als andere Menschen auf dieser Welt weiß ich, wie übel das ist. I was there. I did it. I was a part of it. Eben weil ich dabei war, weil ich es getan habe. Obligatory to fight the occupation. Also habe ich die moralische Verpflichtung, gegen die Besatzung zu kämpfen. Ich war ein Soldat. Sie brachten mir bei zu kämpfen. Und nun kämpfe ich. Dies ist jetzt mein Krieg. Ich habe keine andere Wahl. Ich kann nicht anders. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017.